Hallo und herzlich willkommen zum Knackpunkt, dem einzigen Podcast mit zwei Enden und ohne Punkt. Mit dabei heute sind natürlich die zwei Begründer, die Urgesteine. In der linken Ecke haben wir, also von mir aus linken Ecke, haben wir, nein, nicht der mit der Brille, der andere, genau, den Christian. Das Brot. Den selbsternannten Boss, den Fehler von Sven. In der rechten Ecke haben wir El Mucho Grande Brillo, Privilege White Guy. Sven, Knackpunkt. Und überhaupt nicht rassistisch. Das wollte ich nochmal sagen. Also ich möchte an der Stelle übrigens auch im Intro darauf hinweisen, alle Dinge, die wir hier in irgendeiner Art und Weise rassistisch angehaucht oder sonst was sagen, veräußern, schreiben, vielleicht sogar in Gebärdensprache zeigen, meinen wir auch so. Nein, Quatsch. Das ist natürlich nur Bullshit. Und fuck Mexiko. Bevor ich mich selber vergesse, ich bin natürlich auch mit an Start. Angelo, Mr. Zockerschock. Ja. Yeah. Wow. Wie geht's euch, Freunde? Nur Arschlöcher stellen sich selber vor, wollte ich immer sehr erwähnt haben. Fuck. Nein. Hey, was geht? Ich muss echt mal zur letzten Folge. Boah, ich habe da eben noch mal drüber gehört, ne? Mhm. Boah, Leute. Ey, es tut mir echt leid. Also ich wollte nicht, dass das so eskaliert. Also das war echt noch mal eine Stufe höher als sonst, ne? Das war schon wow. Ja, aber doch ein guter erster Einschnitt für viele Leute. Also niemand. Das ist richtig. Ach ja, ich wollte auch bloß kurz was beantworten sofort. Nein, Gronkh ist nicht da. Ah, fuck. Schade. Ey, ohne Scheiß, ich muss die Leute mal endlich anschreiben. Ey, ich sag das jede Woche immer wieder. Ne? Ja, komm, du bist jetzt doch gerade bei Twitter, oder? Schnell, Gronkh zum Knackpunkt. Ohne Scheiß. Es ist so KZK oder was? Nein, Gronkh zum Knackpunkt. KZKP. Außerdem ist es Gronkh zum Knackpunkt. Also GZ. Oh boy. Der allgemeine Hashtag ist KZK. Komm zum Knackpunkt. Übrigens, ich trinke heute behinderte Ja, genau. Was trinkt ihr? X plus Guarana. Und es schmeckt ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer, als ich dachte. Es sieht aus, als ob es nach Lila schmecken würde. Ja, ich unterstütze heute. Ich finde es angenehm. Bei mir gibt es zwei. Ein Würfel. Oh, wir haben die guten Biere noch. Diesmal nicht das Whisky, aber stattdessen. Ich weiß, ich greife darauf vielleicht noch etwas vor, was ich. Dann tu es nicht. Nein, aber das hat ja nichts damit zu tun. Christian wird mir die Frage, denke ich, beantworten können, ohne zu spoilern. Wobei, warte, ich habe das JPEG selber hier. Okay, hat sich erledigt. Ah, was gewürdigt. Ah, ich brauche ein W7. Okay, sehr gut. So. Jo. Ah, ich verstehe. Wollen wir direkt mal anfangen? Vorbereitung, Freunde. Vorbereitung. Ja, das ist richtig. Prost. Grüßt euch zusammen. Nämlich, wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel ausgerufen. Ach so. Woche. Wow. Die war witzigerweise recht entspannt. Vor allem, nachdem ich dann jetzt Berufsschule hatte, also meine Berufsschultage besser gesagt, so Donnerstag, Freitag, weil einfach mal Donnerstag Klausur geschrieben. Ging nachher dann auf die Arbeit und ich bin ja gerade in der ETV-Abteilung und der war so null auf mich vorbereitet. Ja, weil der war irgendwie mal so komplett weg irgendwie, als ich in die Firma kam und dann so im Büro so, okay, cool, kein Schwanz da, hab auch sonst nichts zu tun gehabt, erstmal runtergegangen. Mhm, also ein anderes Büro erstmal. Da erstmal Arbeit suchen, beziehungsweise ein paar Sachen klären. Dann war es dann irgendwann auf einmal 3 Uhr, man muss sagen, Viertel nach 4 ist bei uns Schluss und dann so kam der auf einmal wieder so, ja, ach so, Sie sind auch da? Ja, nee, also mir passt das eigentlich gerade gar nicht, dass Sie da sind. Oh, ich bin in seiner Abteilung, ich wollte es mal erwähnt haben. ja, und hat mich dann einfach mal früher nach Hause geschickt. So, ja, Sie hätten heute eigentlich auch gar nicht mehr kommen müssen. Nice. Ja, das nur um das mal so klar zu machen, die Berufsschule ist 20 Fußminuten, vielleicht 5 bis 10 Busminuten von mir entfernt. Meine Arbeit ist eine Busstunde entfernt, knapp, oder eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Ja. Das heißt, statt, ich sag mal, 20 vor 2 zu Hause zu sein, war ich dann irgendwie so 4:30 zu Hause. Oh, scheiße. Oh. Das ist echt ärgerlich. Mhm. Vor allem die Aussage, ja, sie hätten sich ja vorher ankündigen müssen. So, ich bin schon seit 3 Wochen hier. Was zum Teufel? Ja, genau das. Was wollen Sie jetzt von mir? Aber egal, genug Shit-Talk. Tolle Firma, tolles Geld. Was? Sonst, oh. Dafür stehe ich mit deren Namen. Ich weiß, ist ja ein plattes Thema, aber ich will jetzt so ein bisschen wieder zu dem Wetter. Meine Güte, das ist ja richtig ab. Ey, ich freue mich richtig, oder? Ich freue mich. Ohne Scheiß, ich würde mich auch freuen. Es könnte zwischendurch noch ein bisschen weniger Sonne sein. Ach, dafür hatten wir Hagel und Regen und dann doch schön und alles. Das ist kein Problem. Wir haben keine Pollen. Richtig! Ihr scheiß Pollen, also. Aber jetzt Pollen sind auch Menschen genug. Pollen sind keine Menschen. Polen sind Menschen. Ohne irgendwie eine Wertung rein. Hör auf. Hey, ohne, ich darf das. Halt's Maul. Ich darf du darfst das. Das nicht, du bist Pole. So. Ja, deswegen. So, Polen sind Menschen. Sind sauer. Aber so du hast recht, das Wetter im Moment ist echt. Echt, sind wir schon so tief gesunken, dass wir über das Wetter reden. Ja, das ist richtig. Natürlich. Danke, dass ihr eingeschaltet habt beim Knackpunkt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein mit noch mehr richtig. Themen und noch weniger Vorbereitung. Ein Augenblick. Die Wettervorhersage für morgen Sonntag, der 4. Juni 2016. Scheiße. Bleiben Sie zu Hause und lassen Sie mich in Ruhe. Genau. Alter, ach stimmt. Keep on. Ach, voll geil, ich habe Christian gestern schon von diesen. Jetzt kann ich mal ein bisschen Werbung machen für Amazon. Oh boy. Co. Ja, nee, ohne Scheiß, finde ich echt ein guter Deal. Ich habe den eben nochmal gelesen und dachte so, ey, geil, geiler Deal. Und dann, hey, warte, den hast du ja gestern schon gelesen. ich weiß nicht, ob der, ja, okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr gültig ist, aber für jeden, der ihn gesehen hat, die 1TB PS4-Version. Mit Uncharted-Spielen für 399. Und zwar ist dabei der neue vierte Teil und die Nathan Drake Edition. Mhm. Was, glaube ich, 1 bis 3 war? Ja. Ja, also alle Uncharted-Teile plus PS4 in der 1TB-Version für 400 Tacken. Wenn ich vorhätte, mir wirklich effektiv eine zu kaufen, das wäre der Zeitpunkt. Und wenn ich Nathan Drake spielen würde. Und wenn ich Uncharted-Fan wäre. Ja, genau, das kommt halt erschwerend dazu. Weil nee, ich bin wärst du Uncharted-Fan, hättest du wenigstens einen Teil davon schon. Das ist richtig. Habe ich nicht. Gibt es die nicht mittlerweile schon? Also Teil 1 bis 3 gibt es die nicht schon in der Remastered-Version? Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht die? Weil die war doch auf PS3 im Original. Ja, deswegen ja. Kein Plan. Also es muss ja schon ein bisschen remastered sein, dass es auf der Konsole nicht scheiße aussieht. Ja, falsche Konsolengeneration. Aber ich bin dafür, wir sollten mal das Offizielle hinter uns bringen. Ja. Nämlich, wir hatten ja ein Gewinnspiel ausgeschrieben. Für Leute, die uns joinen. Das ist richtig. Ja, uns hat nicht viel getan, aber hey, man muss sich ja leider an solche Sachen halten, sonst kann man verklagt werden. Das ist richtig. Na gut, also wir hatten 3 Preise ausgelegt und hier Klagen. Ist die Liste der Leute, die es kriegen können. Ihr seht es nicht, aber Pech. So. Ach so. Wir gehen die ja hoch. Alle 7 Positionen. Warte mal. Ich muss mal kurz einen Namen droppen. Seppo ist 7, oder? Nur damit wir gleich dieselbe Liste haben. Ja. Okay, gut. Also die du mir als Bild geschickt hast. So, das heißt hier von Nummer 1 bis 7 und es geht erstmal um den dritten Platz. Um den dritten Platz? Was war denn beim dritten Platz nochmal zu gewinnen? Keine Ahnung. Müssen wir nachgucken. Wow. Leute, ihr merkt, Vorbereitung ist alles, denn ich habe das natürlich professionell als Bookmark. Könnte ich mal ein bisschen so Transition und Überleitung machen? Ich hoffe, dass ich das voll professionell gebookmarkt. Nein, habe ich. Nein. Es hieß Gewinne, Gewinne, Gewinne. Pack das in deine Task. Ich suche es gerade. Wir haben doch gar nicht so viel. Alter, wie viel haben wir in den letzten 2-3 Wochen eigentlich bitte gepublished, Alter? Du spammst What voll mit deinen Let's Plays. Und mit Atoful. Gewinne, Gewinne, Gewinne, da ist es doch. So, Leute, Gewinne, Gewinne, Gewinne ist vorbei seit letzter Nacht. Richtig. Also der dritte Platz. Der dritte Platz war einmal Mount Your Friends, einmal Chainsaw Warrior und einmal Puzzle Agent. Also klein, aber fein. Klein, aber fein, richtig. Ich wünsche, oh Gott, du würfelst jetzt random ein W7, den wir sowieso nicht in physikalischer Form herstellen können. Wir haben angegeben, wir machen es über random.org. Das ist richtig. Stimmt, richtig. Ich benutze übrigens den True Random Generator, der direkt rechts auf der Startseite zu sehen ist. Ja, weil wir einfach nur Geld ausgeben wollen. Min-Max 1,7 und generiere die 4. Herzlichen Glückwunsch, Night Owl. Night Owl. Zum dritten Platz. So, den direkt mal rauscutten. Ja. So, Night Owl ist schon mal raus. Night Owl, so. Viel Spaß. Viel Spaß. Chains of War, Puzzle Agent selber nie gespielt, weil ich bin jetzt nicht so der Puzzle-Agent per se, aber Chainsaw Warrior und Mount Your Friends, Top-Spiele, habe ich sehr viel Spaß schon dran gehabt. Hast du jemals Chainsaw Warrior geschafft? Nein. Ich auch nicht. Das ist so scheiße schwer. Kommen wir das aber zu Platz 2. Oder Entschuldigung, Angelo, du wolltest noch was sagen. Nein, wollte ich nicht. Achso, schön. Nee, weil dein Bild blinkte auf, aber das war wahrscheinlich Skype. Gut, zu Platz 2. Einmal War Machine Tactics plus das Mercenaries Faction B DLC und die digitale Version von Talisman. Mm. Oh. Nummer von 1 bis 6. Talisman. Wer auf Verlieren steht, der spielt Talisman. Hey, das wäre ein super Trinkspiel, sag ich dir. Jedes das Mal, wenn du ein HP verlierst, trinken. Ey, der Generator ist kacke, Alter. Ohne Witz, ich habe jetzt zweimal schon geklickt und wieder kam immer wieder die 4 raus. Aber wir können Night Owl nicht nochmal beschenken. Das haben wir extra ausgeklickt. Nein, dann nimmst du die neue Nummer 4. Ja, nee, das kannst du ja nicht, wenn er eine W7 gemacht hat. Nein. Also du hast weiterhin bis 1 bis 7 gemacht. Ja. Horst, dann tipp jetzt bitte sagte, 1 bis 6. 1, ja, mach eine 1 bis 6. Okay, Entschuldigung, meine Fresse. War's auch schwer, Mann. So. Oh. Joseph, welcome. Die Nummer 1. Für den zweiten Platz. Viel Spaß bei Joseph, War Machine Tactics. Mal. Genieß es. Hey, War Machine Tactics. Schöne Strategie. Mhm. Und es läuft unglaublich gut auf PC dafür, wie das aussieht und dass das auf der neuen Unreal Engine läuft. Ich wollte gerade sagen, neue Unreal Engine, ich glaube sogar, haben die nicht sogar schon ein DirectX 12 Update oder kriegen die dem denn das nicht? Die haben das glaube ich schon gehabt. Also die überraschend scheiße gut, das Ding. Es ist schnell geladen, sonst was, schöne Texturen, alles mögliche. Ich habe noch nie ein so schön optimiertes Spiel gesehen, was Greenlight war und eigentlich bloß durch Kickstarter entstanden ist. So, aber jetzt kommt's zum Platz Nummer 1. Ein Würfel 1 bis 5. Platz Nummer 1, da gibt's natürlich einmal Warhammer 40k Kill Team 10. Bam. Poker Night at the Inventory. Und einmal WWE 2K15. Oh yeah, gibt's Undertaker-Musik jetzt einspielen. Hey, das ist John Cena. Ist mir egal. Ja, ist ein bisschen schwierig, Undertaker-Kirchenmusik jetzt so als Einzelperson nachzumachen. Das ja, und gewonnen hat die neue Nummer 3. Die neue Nummer 3 ist Vollwissen. Getippt? Ja. Sehr gut. Vollwissen. Dann ist das Platz Vollwissen für dich. In dem Fall. Herzlichen Glückwunsch, Vollwissen. Ich sag mal, von allen drei Gewinnern würde ich mal sagen, kann man ja mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ne? Ja, aber glaube ich hier. Ja mal sein. Ich habe ja das Bild aufgemacht. Das heißt, man sieht die Links von den Blogs, die sie haben. Achso, sowieso alle Teilnehmer. Okay, ja, wir haben schon mal ein bisschen rausgecuttet, weil wir haben ja natürlich auch ein paar Leute ausschließen müssen. Ja, was heißt müssen? Wir wollten halt ein paar Leute ausschließen. Ja, wir haben ja gesagt, keiner von uns darf ja was kriegen. Das wäre ein bisschen unfair. Richtig. Warte, wer von uns hat sich dafür eingetragen? Alle, die der Seite folgen, sind da drin. Also. Oh Gott, ja, stimmt. Wir selber sind auch drin. Man ist automatisch sein Volksmann. Richtig. Aber wie gesagt, ich wünsche allen drei Gewinnern alles Gute mit den Spielen und ihr werdet, denke ich mal, innerhalb der nächsten paar Tage kontaktiert werden. Wenn nicht, dann hab ich das verkackt. Nee, das machen wir jetzt direkt im Anschluss am Podcast, bevor wir das jetzt vergessen. Ja, das ist richtig. Der ist wirklich so, weil das ist echt eine Sache, die ist halt echt unangenehm, wenn man es vergisst. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch an alle. Danke an random.org für den True Random Number Generator. Zockt euch tot. Ihr seid random. Ihr seid richtig random. Bei 1 bis 7 dreimal die 4. Richtig, richtig Immer random. Immer noch besser als der bei Blood Bowl. Mhm. Muss nicht. Kann aber. Kann aber. So, Leute. Deswegen halt random. Ich habe ja gehört, dass scheinbar ich soll von dir Geld kriegen, wenn ich ein Thema nicht anspreche. Es hat nichts damit zu tun, dass du es nicht ansprichst. Es kommt darauf an, ob du es vorbereitet hast. Das heißt, wenn ich es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von dir nicht höre, werde ich es ansprechen und erwarte von dir einfach eine ehrliche Antwort, ob du es hättest ansprechen wollen oder nicht. Aber ja, es gibt eine Wette, denn wir haben heute Samstag, den 3. Juni, und es muss dieses Thema, also ich bin da so felsenfest von überzeugt. Haben wir heute den 4.? Oh shit, ich dachte, wir hätten heute den 3. Egal, mein Fehler. Okay, wir haben heute Samstag, den 4. Juni 2016. Und ich bin mir sicher, dass ein bestimmtes Thema auch von Christian vorbereitet worden ist, zumindest erwähnt zu werden und eine kleine Diskussionsrunde. Also ich hatte drei Themen vorbereitet. Sehr gut, ich habe so gut wie gar keine. Ich habe letztes Mal so abgekackt habe mit den Themen, dachte ich mir einfach mal, ich halte mich heute ein bisschen zurück. Und das erste ist für mich, fange ich doch mal an, etwas, was ja wieder mal sind ja einige verstorben. Habt ihr mitbekommen, wer heute verstorben ist? Jetzt ja. Wirklich heute oder gestern? Und du hast es angesprochen und damit kriegst du keine 10 Euro von mir. Ja, ich wusste, das war klar, Mann. Ist das der Promi-Tod eines Vietnam? Oh, warte mal, wir können jetzt mit allen Leuten. Angelo, ist deine Cam eingefroren oder bist du einfach nur ein bisschen. Okay, du bist nur behindert, okay. Ich bin einfach nur Populade. Oh, wir können jetzt mit allen Zuschauern, die da eventuell nichts von gehört haben bisher, was ich stark bezweifle, oder die es einfach nicht interessiert, können wir jetzt Wer bin ich spielen? So, bin ich. Nein, schwarz. Nein, Alter. Ja. Als Maul, hör auf. Das ist bin ich richtig. In einer sehr bekannten Sportart bekannt gewesen? Ja. Ja. Habe ich den Vietnamkrieg ausgelassen bzw. verweigert? Ja. Ja. Habe ich Insektenspray beworben? Ist mir nicht bewusst. Weiß ich. Hast du eine große Klappe? Ja. Ja. Kanntest du Malcolm X? Bestimmt. Alter, willst du mich verarschen? Kanntest du Mr. T? Ja. Ja. Ja. Habe ich eine bis heute unheilbare Krankheit, an der ich, glaube ich, jetzt im Endeffekt, was ich jetzt nicht genau weiß, an der ich im Endeffekt jetzt zugrunde gegangen bin. Ja. Ja. Bin ich Muhammad Ali? Richtig. Und genau. Nein, du bist Prinz. Dieser Mann. Wow. Ich versuche gerade nicht zu lachen. Warte, bin ich größer als 1,60? Okay, du bist nicht Prince. So, die Sache ist die, ja, Muhammad Ali ist heute im Alter von 74, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe den Artikel jetzt nicht ad hoc vor mir. Verstorben. Großartiger Sportler, der also echt ein Berühmtheitsfaktor inne hat, den, also das ist, ich weiß nicht, das ist einfach nicht toppbar, zumindest nicht da. Ich meine, viele Leute kennen, was weiß ich, Klitschko, richtig, oder George Foreman und so, aber Muhammad Ali ist einfach, das ist die Ikone gewesen, oder ist es für mich eigentlich immer noch. Es ist dieses Fliegen wie ein Schmetterling und Stechen wie eine Biene, das ist. Und ein riesiges, vorlautes Arschloch sein zu deinen Gegnern. Ja, richtig, genau. Und ein richtig vorlautes Arschloch sein. Und die Leute vorhin so eine krasse bringen, dass die im Körper voll unkonzentriert. Das ist sogar ein Meister der Psychologie, mehr oder weniger, wenn man es so sehen möchte. Also es ist einfach durch Großmaul sein. Aber der Typ war echt, also er hat einiges mitgemacht. Und bewundernswerter Typ eigentlich. Ganz ehrlich. Also wie sagt man das immer klischeehaft, so einer der wenigen, der über den Sport hinausgewachsen ist. Ja, das sagt man so gerne klischeehaft, tatsächlich, ne? Aber dem ist, glaube ich, tatsächlich so. Und ich habe das heute mitbekommen, so am, wie soll ich sagen, so am Rande. Ich war in der Videoproduktion und hörte auf einmal von links vom Sofa so, oh mein Gott, nein, hast du das schon gehört? Und ich so, was? Und dann, das Erste, was bei, oh mein Gott, hast du das schon gehört? Erstmal bei mir passiert ist, Aufnahme unterbrechen, Smartphone an die Hand, Facebook an, weil irgendwo da findest du das. So, und das sprang einem direkt ins Gesicht und das war dann so dieses, so, oh Gott, nein. Und die Stimmung war direkt so, weil, fuck, so, also sowas nimmt mich immer mit. Das ist, also das Jahr 2016 ist echt scheiße, was sowas angeht. Das Jahr der Promi-Tode. Wobei ich echt immer noch sagen muss, egal was es ist, es berührt mich nicht so, also es interessiert mich mehr als bei anderen, aber es berührt mich persönlich immer noch nicht. Also wirklich berührt, ne, bin ich auch nicht. Ich will jetzt hier nicht rumheucheln, aber ich finde es trotzdem irgendwo schade, weil dieser Kerl unglaublich lange standgehalten hat. Ich wollte nämlich wirklich gerade sagen, das ist halt wirklich... Sorry. Nee, ist okay, das ist ein Joke. Okay, richtig. Ich glaube, er hätte drüber gelacht. Das war doch das, dass der... ja, okay, lass dich einfach 9 Runden zu Klump hauen und dann haust du. Ja. Das ist so dieses... er und Sylvester Stallone, die haben auch ziemlich viel so um die Rocky-Filme herum und auch in der Freizeit von den beiden relativ viel miteinander gemacht und getan, weil die Figur des Rocky ja sehr viel mit der des Muhammad Ali, wie war nochmal sein bürgerlicher Name? Clayton Fistensen, keine Ahnung, wie war das nochmal? Clayton Marcellus Clay Jr. Und, Cassius Marcellus Clay Jr. Richtig. Und das war's. Richtig, genau. Der Kampfname The Greatest. Auf dem, richtig, genau. The Champ, The Greatest. Und auf dem beruhte die Rolle des Rocky so ein bisschen zumindest. Es ist sehr krass. Finde ich persönlich. Als Filmfan. Das heißt jetzt nicht, dass ich Sly und Rocky-Fan bin, aber hey, ich kenne die Filme auch und ich fand die jetzt zumindest nicht schlecht. Hey, ich hatte mir ein bisschen vorgenommen, ich bin noch so gerade langsam im Begriff, alle Rocky-Filme durchzugucken. Und ich weiß nicht, ich bin einer, ich verfolge normalerweise eigentlich sehr wenig Sportarten, Boxen auch nicht so mein Ding. Mhm. Ich weiß nicht, guckt ihr Boxen so einfach so? Ja. Früher. Früher viel, weil ich das tatsächlich als Sportart gemacht habe. Ich gucke sehr, sehr gerne die Klitschko-Kämpfe. Gucke ich wirklich sehr, sehr gerne. Weil ich muss sagen, die Klitschko-Kämpfe gucke ich nur ganz kurz. Die Klitschko-Kämpfe schaue ich tatsächlich nicht so gerne, weil die sehr langweilig sind. Was ich mir halt angeguckt hatte, trotzdem, bloß einfach, weil so, man muss es irgendwann mal gesehen haben und es ist so richtig seltsam, ist allein die Hintergrundgeschichte und so, das alles, den Rumble in the Jungle. Wie das einfach bloß ist, diese verdammten Kerle, die so viele Runden in Afrika in dieser Halle mit irgendwie 10 Millionen Leuten drin einfach bloß sich Runde um Runde am Hauen sind und langsam die so langsam werden, obwohl das Athleten sind. Ja. Dass die einfach bloß allein die Hitze, die so kaputt macht. Das 100.000 Zuschauer waren da. Ja, in einem kleinen Blechdachding oder sonst was, aber halt, also es war schon ein Stadion und so und schon was Großes, aber halt doch dieses, Kühlung war da garantiert nicht oder nicht genug, um so Menschen zu halten. Also was man ja immer sagen sollte, in diesem, man muss ja immer sagen, in diesem Teil der Welt finde ich halt 100.000 Zuschauer schon ziemlich krass. Wäre das jetzt, sage ich mal, oder hätte das jetzt in New York oder sonst wo, ich sag mal, in größeren Metropolen halt stattgefunden, wo halt oder zumindest in Großstädten, wo diese Kämpfe, sag ich mal, die heutzutage so ein Medienkaliber erreichen, ja eher stattfinden, da wäre ja 100.000 echt ein Witz. Ja, wobei, eigentlich noch nicht mal. Die Arenen, in denen heute geboxt werden, die fassen jetzt eigentlich auch kaum mehr, aber es ist halt so, es geht, um die Dimensionen sich mal klar zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in den Madison Square Garden passen, aber es ist auch einfach arschviel. Wenn du da einen Boxkampf machst, dann kann keiner was sehen. Ab einer gewissen Reichweite musst du Bildschirm oder so und dann, das ist dann doof. Das ist nicht, wie Boxen. Darauf kommt es nicht an, dass du was siehst. Madison Square Garden. Du solltest wenigstens schon eine kleine Figur gegen eine andere kleine Figur kämpfen sehen. Das ist so wie bei einem Rockkonzert in der 30. Reihe stehen. Ja, aber da siehst haben du auch mittlerweile. Musst du auch links und rechts. Moment, warte, 30. Reihe oder hinter dem 30. Wellenbrecher? Wellenbrecher, weil 30. Nee, Reihe 30. ist ein bisschen verdammt nahe. 30. Reihe ist schon. Was? 30. Reihe ist nah? Wenn du zusammengequetschte 30 Leute schon, vor dir hast. Nein. Du musst überlegen, ab der 5. Reihe beginnt ja schon quasi der erste Moshpit. Und erst nach dem Moshpit zählst du die 6. Reihe weiter. Super, ja. Dann haben manche Konzerte bloß 6 Reihen. Ich wollte gerade sagen. Richtig. Genau das. Das eigene Argument direkt wieder widerlegt. Sehr gut. Mhm. That's my boy. Nein, das nicht. Ich habe einfach irgendeine fiktive Zahl in den Raum geworfen, die einfach nach viel klingt. Damit ihr zumindest vom Grundprinzip her nachvollziehen könnt, was ich meine. Aber da ihr ja so scheiß mongoloide Spastis seid. Ja. Und sponsored by V+, Barry X plus Guarana. Ich wollte gerade sagen, und schon wieder explicit Lyrics, aber gut. Ja, und alles, was man von dir erwartet, Angelo. Ja. Ah, Jesus, ey. Boah, aber... Nein, nee, aber das eigentliche Thema, Muhammad Ali, schade. Punkt. Ganz ehrlich, schade. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, was es sonst noch war. Hätte es ja passieren müssen. Es war ja auch noch eine Zeit, wo Schwarze um einiges... Okay, vielleicht nicht stärker, sondern offensichtlicher benachteiligt wurden als heutzutage. Ja. Und dann auch noch, wie Religion mit dort reinkam, als er zum Muslim umgegangen ist, seinen Namen geändert hat, Vietnam das Ganze. Ich sag ups, Zeug. Scheiße in Religion. Ja, aber das in der heutigen, vor allem in der heutigen Zeit nicht drauf zu haben, das ist. Das hätte ich von der AfD erwartet, aber nicht von dir. Warte, dass ich so offen bin, dass es mir egal ist, was die haben? Ja, genau. Kroatien hat leider nicht gewonnen. Oh, die Armen. Sollen wir sie mitteilen? Ja. Hast du die Nummer von Kroatien? Sven, hast du die Nummer? Ja, warte. Baring, Kroatien, ja, ihr habt leider nicht gewonnen. Der Präsident von Kroatien bereitet jetzt eine Volksansprache vor. Kroatien hat ihre Atomwaffen auf dich gerichtet, Sven. Ich weiß, sie haben keine. Ja, es ist so, als okay. Ob. Sie sagen, sie haben keine. Warte. Kolinda? Ja, Kolinda, ich bin Sven, hi. ja. Ich muss dir sagen, also du kennst ja Angelo, ne? Ja, der. Der hat eben Bitburger geöffnet. Deutsches Bier. Deutsches Bier. Ja, ich weiß, hat nicht. Ist egal, Deutschen trinken das. Jedenfalls, der hat einen Kronkorken, hat er gefunden, weil du weißt ja, Deutschland ist ja so das Wahrsagerland schlechthin und ja, ihr habt nicht gewonnen. Ja, ist. Nein, leg das. Nein, Kolinda, leg das Messer weg. Nimm die nächste Brücke. Danke. Ich will bloß jetzt sehen, wie ein Tintenfisch bei uns in Deutschland die Kronkorken auf die Flaschen macht. Ja, aber. Ja. Oh, die werden nicht gewinnen. Nicht gewinnen. Da ist übrigens Kolinda Grabar-Kitarovic. Das ist die derzeitige Präsidentin. Ich könnte mich nicht weniger darum scheren. Ja, ich weiß, aber ich muss es gerade eben schnell googeln, damit der Job funktioniert. Du hättest jeden Namen nehmen können, den hätten wir dir abgekauft. Also jetzt mal ohne Schmarrn, ne? Da bist du vorbereitet, aber findest du das... Das war dasselbe wie jetzt Freitag, als meine Geschäftsprozesslehrerin gefragt hatte, so von wegen, wisst ihr, also weil wir irgendwie über Beschaffung und Außenlager und sowas gesprochen haben, so, ja, wisst ihr denn, was BAB heißt? Also eigentlich kennt man es ja nur unter Betriebsabrechnungsbogen, ist jetzt ja da, aber es ist so, ja, Bundesautobahn, kommt dann von mir so aus der Ecke gebrüllt, weißt du? Mhm. Weiß ich, weil das halt arbeitstechnisch in letzter Zeit bei uns halt häufig aufkam und dann halt so, die so... Weißt du, so Stift, Mappe zugemacht, Stift draufgelegt, so, ach, sowas merkst du dir, ne? Wenn ich dir hier was erzähle, dann weißt du am nächsten Tag das nicht mehr. Eieiei. Vorsicht, du könntest hier mit Rufmord kommen. Sie durch dein Leben wie ein rotes Mikro. Nee, die ist ja, die aus ist ja schon. Die ist ganz okay. Die ist ein bisschen, die ist manchmal ein bisschen. Ja, wie soll ich es beschreiben, um es jetzt nicht beleidigend zu sein? Sie behandelt uns manchmal echt wie Kindergartenkinder, aber es ist so, die hat es halt verhältnismäßig relativ schwer. Weil es ist so, sie ist noch relativ jung und das ist eine Schule, die halt hauptsächlich von, ich sag mal, Schülern besucht wird. Und die hat teilweise auch Klassen, wo du 30 Schüler, oder sagen wir, wo von 30 Schülern allgemein irgendwie dann so 27 des männlichen Geschlechtes und gerade mal so 3 des weiblichen Geschlechtes habhaft sind. Da ist das halt ein bisschen schwierig. Da muss man dann, denke ich mal, schon ein etwas dickeres Fell haben, was sowas angeht. Aber sie hat immerhin noch einen Teil ihres Witzeswesens noch behalten. Das bedeutet also im Klartext, ihr wird regelmäßig die Frage gestellt, ob sie Tiere mag, ob sie Schlangen mag, ob sie Hosenschlangen mag. Würde ich nicht behaupten, dass es so schlimm ist, aber ich würde behaupten, dass Testosteron im Raum könnte für eventuelle Spannungen sorgen. Sowohl was die Aggressivität als auch das Denken mit der Hose angeht. Ja gut, okay. Ist nicht auszuschließen, junge Leute. Gut, ich meine, du weißt bestimmt, wovon du redest. Solange das immer noch besser ist als irgendwie, was weiß ich, kennt ihr diese schönen Videos von irgendwie russischen Schulen, wo die sich dann am Verprügeln sind, was? Wie sonst was oder so. Was? Mhm. Kennst du nicht? Was? Nein? Ja, da, ich weiß bloß irgendwie ein Handyvideo, wo irgendwie einer am Lesen ist oder so und boah, einer von hinter dem nimmt einen Stuhl und haut den voll weg damit. Ja, das What? Ist ja, das ja. sind diese Mobbing-Videos. Das ist schon ein paar Jahre her, aber What? Sowas in der Art, in haufenweise. Schulen? In Schulen, ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist dieser standarddeutsche Stuhl, so mit Metallgestänge und einfach nur Holzsitzfläche und Rückenlehne. Ja. Alter! Ey! What the fuck? Oder fließende Bewegungen. Das ist denen da relativ egal. Ich kann direkt mal suchen, so. Alter, nee, tu es nicht. Sorg nicht für Verbreitung. Richtig. Nein, oh, what the fuck, ey. Nee, ich das hast du doch schon getan, Christian. Ich wollte das erzählen. Ich habe aber niemals selber runtergeladen. Guck, ich habe das Kassett nur gebraucht. Ich rufe nur gebaut. Dazu auf, dass das nicht geguckt wird. Du hast es benutzt. Oh, jetzt geht's ja auch mal los, ey. Ja, richtig. Nein, aber da das einer der größten Sportler der Welt hat leider das zeitliche gesegnet Thema auch jetzt bei mir von der Liste gestrichen worden ist, an der Stelle vielleicht ein bisschen makaber, aber danke, Christian. Ich bin nicht um 10 Euro ärmer. Das war auch so klar, Mann. Du musst es mal so sehen. Ich wette nur um Geld, wenn es sehr, sehr, sehr offensichtlich ist, dass ich gewinne. Und, ey, ich hatte sonst gedacht, ist irgendwas mit Trump passiert, dass er so überzeugt ist? Ja, aber da habe ich auch was Nettes gesehen, aber ich wollte ihn eigentlich nicht erwähnen. Danke, Christian. Nein, das zweite Thema kommt quasi aus privater Logistik. Und zwar, wer beim letzten Podcast dabei war, hat ja gesehen, wie ich auf der Couch rumgelümmelt habe. Da hinten in der, also da hinten in der Ecke, da ist die Couch. Ja. Und mir da versucht habe, so einigermaßen Platz zurechtzumachen, weil ich ja aus dem Schlafzimmer verbannt worden bin, weil die gute Frau ja sonst auf der auf dem Sofa einschläft, während ich hier mit euch beschäftigt bin, etc. pp. Also die beim Bett einschlafen werden. Ja, und es ist angenehmer, im Bett einzuschlafen als auf der Couch, weil dann muss sie ja nochmal geweckt werden, dann muss sie rüber und dann muss sie aber nochmal Lulu und dies und das und jenes und überhaupt und Tralafitti und nee, gefällt ihr nicht. Also sie Schlafzimmer, ich Podcast hier. Wohnzimmer. Gut, alles klar. Dann kümmerst du dich darum, dass du dich die Couch irgendwie fit machst und ja, dann machst du das ja mit den PS4-Videos und Let's Plays und so auch und alles gar kein Problem. Und dann habe ich eben gerade, ich war mit ihr essen, habe ich dann mit ihr nochmal darüber gequatscht, dass ich doch eigentlich lieber dort, wo früher der Schreibtisch stand, steht jetzt die Wickelkommode für zukünftig kleinen Zockerschock. So. Ich weiß. Und, ich war ja die Woche da, deswegen, aber ist ja egal. Oregano. Und wie, du warst da? Ja, was nein, hat. Ja, du hast was Graues bekommen von mir. Und ja, was Braunes ins Bett gelegt. Das klingt irgendwie falsch. Das ist Smooth-Einlage. So. Geruchsecht. Nur mit dem roten Mikro. Nein. Ach ja, rotes Mikro, erinnere mich gleich nochmal dran. Auf jeden Fall sagte sie mir dann heute ganz trocken beim Essen im Restaurant nur so, warum setzt du dich denn nicht an den Esszimmertisch? Und ich guck sie nur an, ungefähr so. So, ja, ich... Scheiße. So, und das war mein zweites Thema. Leute, manchmal kann man ein offensichtlicher Vollidiot sein. Ohne Scheiß. Darf ich vorstellen? Seht ihn euch an. Dafür steht er mit seinem Namen. Also ich muss ehrlich sagen, ich dachte, der Effekt mit auf der Couch rumlümmeln war gewollt. Das stimmt allerdings. Also ich dachte mir, hey, wenn ich auf der Couch rumhänge, dann kannst du aber auch einen auf Prinz Pascha von Porno machen. Aber nein, war dann hinterher doch sehr unangenehm. Ja, ich dachte, es war bei dir zwischen Couch, weil Pflanzen, oder Klo, weil... Ja, da musst du nachher nicht aufs Klo. Nö. Zu viele Probleme mit den Kabeln verlegen auf dem Klo. Ja, richtig. Aber ich glaube, nächste Woche nehme ich vom Klo auf. Sehr gute Idee. Und zwar aus der Badewanne. Mit jedem Menge Schaum. Super, dann hören wir nur die Katzen, wenn sie reinkommen. Nee, die Katzen packe ich dann raus. Aber ihr seht dann so einen hohen Schaumberg und einfach nur... Der Kopf, der da irgendwie so dahinter rausguckt. Richtig. Und dann hört ihr die ganze Zeit dieses Geräusch. Gern geschehen, nette Zuhörerschaft. Dieser Moment wurde euch gebracht von Mr. Zockerschock. Falls ihr auch heute nicht mehr schlafen könnt, schaltet doch morgen wieder ein. So, wenn es wir haben noch mehr. Nein, das mit der Badewanne war natürlich nur ein Scherz, aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich versuche, mein Hobby so gemütlich, aber gleichzeitig praktisch wie möglich zu planen, und zwar alle meine Hobbys. Und es ist echt verwirrend, wenn du so überlegst, so, hey, wir haben einen großen Esszimmertisch, wir können hier Spieleabende machen, wir können hier Pen-Paper-Abende machen. Aber wenn du darüber nachdenkst, wo du deinen Laptop positionierst, damit er eine einigermaßen angenehme Höhe hat und du dabei auch noch bequem und komfortabel sitzen kannst, dann fällt dir dieser scheiß riesige Tisch nicht ein. Der oder sonst Küchentheke wäre auch nicht so schlimm, oder? Ja, klar, ich stehe anderthalb Stunden und rede mit euch über Gott was und die Welt setz und versuche dabei nicht ganz so rassistisch zu sein. Setz dich da, ja? Verdammt nochmal. Nein. Oh. Warum nicht? Okay, aber dann, warum? Wir haben ja ein halb passendes Thema sogar. Ein kleines bisschen, was wow, ich da mit der Idee, weil, ich weiß nicht, wie steht ihr zu Paparazzis? Zu was? Paparazzi? Ich bin noch nicht berühmt genug, deswegen mache ich mir dazu noch keine Meinung. Ich wollte gerade sagen, aber ganz ehrlich, warte mal, sprechen wir von den Paparazzi, die wenigstens Grenzen kennen oder die keine Grenzen kennen? Generell keine Paparazzi. Kennen. Ich denke mir immer, es gibt immer schwarze Schafe in der Branche, aber diese Branche scheint irgendwie nur aus schwarzen Schafen zu bestehen, deswegen fuck Paparazzi. Also, wenn man sich so zählt, sondern das Problem ist ja, die kriegen irgendwie recht wenig trotzdem ab, obwohl die halt wirklich Privatsphäre brechen, wie sonst was, jetzt mit Drohnen noch Scheiße machen, näher, aufdringlicher. Es gab bloß wenige, die irgendwie es geschafft haben, was gegen die zu machen, wie zum Beispiel, weswegen ich einfach bloß Daniel Radcliffe so sehr respektiere. Einfach bloß, ja, ich ziehe halt irgendwie 4-5 Monate die gleichen Klamotten an, damit alle Fotos gleich aussehen. Not bad. So, aber dieser es gab jetzt etwas, endlich ist was gegen ihn passiert. Von irgendeinem Arschloch. Ja, aber einer wurde jetzt verklagt. Achso, ja, warte, ich leg schon auf. Aber er hat 5 Monate denselben Scheiß angezogen. Ja, irgendwie monatelang wirklich. Die komplette Laufzeit seines Theaterstücks, wo er irgendwie nackt rumlief oder so. Ich weiß nicht, wie das Respekt. Hieß, irgendwie Ecos oder so. Was deswegen noch Respekt wäre, wenn von dem. Aber hier halt ein Paparazzi, ein oder ein sehr aufdringlicher Reporter ist er, glaube ich, gerade genannt, aber wurde für etwas erwischt, was er gemacht hat in der Verfolgung einer Geschichte. Was war's denn? Okay. Warte. Lass mal überlegen. Er ist. Er wurde für etwas, was war? Er wurde bei etwas erwischt. was er gemacht hat, um besser sein Ziel zu verfolgen für eine Geschichte. Er hat versucht, natürlich Paparazzi-Fotos, Videos. Er ist dabei erwischt worden, wie er irgendwo stecken geblieben ist, beim Erreichen einer besseren Kameraposition. Nee, aber da ist ja auch nichts Illegales bei. Ich wollte gerade sagen. Na, kommt drauf an. Also, wenn ich dabei erwischt werde, wie ich im Küchenfenster von Promi XY stecken bleibe, dann ist das illegal. Er hat Promi XY schon oder hatte den Verdacht einer Geschichte und hat sie selber mit illegalen Mitteln versucht zu erzeugen. So, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel so, ja, Person XY oder so raucht irgendwie, ja, bestimmte Situation Gras oder sowas und hat dann irgendwie so 5 Kilo versucht, irgendwie im Haus zu deponieren oder sowas, um dann da zu sein, wenn derjenige für 5 Kilo Gras oder so festgenommen wird. Ich meine, gute Idee, aber ihr denkt viel zu weit. Viel zu kompliziert. Es geht einfach bloß darum, in Arizona, weil natürlich war es Amerika, weil wo auch sonst, ein Reporter, Jonathan Lowe, wurde jetzt festgenommen, weil er vermutlich, also es ist noch nicht richtig beschlossen, es könnte ja noch unschuldig sein, aber sieht nicht so aus, nämlich er hat in den Garten von jemandem geschissen. Wow. Von wem? Oh, ja, von einem Nachbar wem? Von denen, mit dem er halt in der Nähe bleiben will, bevor er in seinen Van dann wieder zurückgegangen ist, aber scheinbar, um länger unterwegs zu sein. Ich meine, nicht mal fragen, hey, kann ich Ihre Toilette benutzen? Nein. Im Garten. Ja, ist echt so, kann im Garten. Ihre Toilette benutzen, ich möchte Ihren Nachbarn stalken. Also, er hat zugegeben, die Tat. Ja, du sagst es, du sagst es, Er hat es zugegeben, aber er hat gesagt, ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich war so leicht krank oder so, deshalb musste ich. Ja, yeah. Natürlich. Ich musste jemand anderes Garten zu kacken, weil ich. Es ging nicht anders. Weil ich weiter länger stalken möchte. Alter, ey. Ihr verdammten Dreckspapa. Ja, es ist schlimm, aber ein großes Problem sind ja auch einfach die Leute, die Scheiß angucken. Deswegen, wenn ich bloß irgendwie mitbekomme, mal ein Unfall und so viele Scheiß Zuschauer, die irgendwie mit den Handys rumstehen und sonst was filmen und alles. Mhm. Ugh. Kann ich auch nicht haben. Ich kann da jetzt aus eigener Erfahrung, was jetzt natürlich nichts mit Promis zu tun hat oder so, aber einfach immer diese Unfallschaulustigen. Nennen wir sie mal Gaffer. Ja, genau, wir nennen sie einfach mal Gaffer. Einfach nur davon berichten, dass ich an mehreren Betriebsstätten in meinem Lebenslauf einfach mal so gesagt, Ersthelfer war und dann tatsächlich damit zu tun hatte, dass bei ernsteren Fällen hin und wieder tatsächlich Rettungswagen zwar, klar, ordentlich ankommen konnten und alles, aber Schaulustige, die echten Sanitäter und Notfalldienstfahrer und etc. pp. Nicht wirklich durchgelassen haben, weil es ist ja viel wichtiger, dass die Leute mitkriegen, was da vorne gerade abgeht. Genauso wie die anderen 100 Leute drumherum. Das ist echt, das ist etwas, da stößt mein Kopf einfach von der Vorstellung her, was Moral und Gewissen angeht, an eine so harte Grenze. Gab es auch nicht irgendwie eine Studie schon, die irgendwie besagte, dass solche Gaffer, also wenn zu viele Gaffer an der Unfallstelle sind oder so, dass die nachfolgende Unfallhäufigkeit irgendwie 300% höher ist, weil alle irgendwie langsam fahren und mit ihren Handys so und dann, oh scheiße, Auffahrunfall. Ja, richtig, das gibt es voll oft. Das ist schon Autobahn. Auf der Gegenfahrbahn siehst du, da gab es einen Crash. Du guckst darüber, verursachst noch einen Crash. Der nächste guckt aber auch darüber, fährt dir auch noch hinten rein. Das heißt, auf der Spur von vorne nach hinten von dir aus betrachtet, gibt es einen Unfall. Aber auf deiner Spur gibt es, weil du zugeschaut hast, 7 Unfälle. Das ist krass, ey. Ja, das ist vor allem einfach krank. Das ist auch schon pervers. Aber das Blöde ist, der Mensch ist von Natur aus neugierig. Du musst da tatsächlich diesem Drang widerstehen. Manchen fällt das unglaublich leicht. Manche tun es einfach gar nicht. Aber Niemand ist da gar nicht neugierig. Also selbst wenn einer von euch beiden oder wenn ich irgendwo auf der Autobahn unterwegs bin und du siehst, da ist was, du schaust hin. Aber ich würde den Verkehr einfach nicht behindern. Genau in dem Moment bin ich ja vorsichtig, was mein komplettes Surrounding angeht, weil ich weiß, okay, ich gaffe, viele andere gaffen auch. Also passt bloß auf, dass nichts passiert und einfach schnell weg hier. Es sei denn, es ist noch niemand da, der hilft, dann... Ja. Muss man ja. Aber ich habe das jetzt mitbekommen, dass es irgendwie noch so schlimm geworden ist, dass bei einigen Krankenwagen oder so mit den Helfern, dass da ein Problem war, dass bei Unfällen versuchst du natürlich trotzdem dem Opfer noch etwas Würde oder so etwas zu geben. Halt, ja, weil ich weiß, so was du meinst. Das heißt, dass die planen und so etwas hoch, also die hatten Leute abgestellt extra bloß, um Stoff halt da zu halten, damit nicht irgendwie vom Unfall dann Fotos kommen. Und das heißt aber, dass du dann natürlich ein oder zwei Personen weniger hast, die damit beschäftigt sind, zu versuchen, die Person am Leben zu halten. Was im Notfall ja, natürlich gut, aber richtig scheiße sein dafür, kann. Dafür brauchst du zwei Leute, bis die Leute mit dem Krankenwagen ankommen. Maximal zwei. Also ich meine jetzt nicht Ersthelfer, ich meine die vom Krankenwagen. Die vom ja, klar, richtig. Aber deswegen habt ihr denn von dem Prozess jetzt mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass das auf jeden Fall... dass man nicht Opfer veröffentlichen darf, das Film- oder Videomaterial, und dass man dafür... Nee, da war jetzt, was war das, letztes Jahr oder so war das, oder vorletztes Jahr, da ist jetzt irgendwie, ich glaube, das lief jetzt noch, oder letztens wurde der Urteilsspruch gefällt, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob das in den USA oder sogar Deutschland war, dass es gab einen Unfall mit einem etwas älteren Herren, und da waren dann auch entsprechend Gaffer und so weiter da und die haben die Rettungskräfte weit behindert oder so, dass der Mann es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat. Der ist auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Und er hätte theoretisch noch eine größere... Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass er irgendwie in irgendeiner Form noch überlebt hätte, aber er hätte zumindest laut Ärzte und Krankenwagen und bla und Aussagen von wem auch immer, der davon Ahnung hat, also medizinisch gesehen, hätte er eine deutlich größere Überlebenschance gehabt, hätten die Leute irgendwie die nicht behindert und wären sie einfach mal 5 Minuten früher da gewesen. Ja. Also die 5 Minuten... Jede Minute in einem Fall, wo du echt erste Hilfe leisten musst, im Sinne von Herz-Lungen-Wiederbelebung etc., zählt. Da zählt jede Sekunde. Ne? Und es gibt sogar Statistiken, die sagen, okay, ganz neutral gesehen, bist du in dem und dem Stadtgebiet, hast du zwischen, was weiß ich, fiktive Zahlen, 3 und 7 Minuten Zeit, bis der Rettungswagen ankommt, bist du da und da auf dem Land, hast du zwischen 7 und 12 Minuten, bis im Schnitt. Dann gibt es aber noch diese Statistik mit, okay, wir berechnen jetzt einfach mal, du bist in dem und dem Stadtgebiet, zu der und der Uhrzeit, was bedeutet, du hast so und so viele Gaffer, also rechnest du einfach mal 5 bis 10 Minuten drauf. Und das ist schon offiziell. Das ist einfach krass, aber Fakt. Ich bin das gerade erinnert. Also ohne Scheiß, das kotzt mich richtig an. Kennt ihr die Britney Spears South Park Folge? Ja. Die kommt ja ziemlich nah in dem, wie wir Shotgun langsam Shotgun to the face. Ach ja. Ja, was das mit dem wir müssen eigentlich nie erzählen. Wirklich dieses Shotgun to the face. Wir haben halt zu viel Neugier in solche Sachen. Man sollte doch Privatsphäre lassen, weil das ist aber auch, wenn ich irgendwie was erfahre von Unfällen oder sonst was, weil es ist bei so etwas trotzdem wichtig, informiert zu bleiben und zu gucken, was ist das und so. Aber ich nehme mir dann bloß das Nötigste. Text meistens, Fotos, wenn sonst irgendwas, aber Videos schaue ich mir nicht an von echten Unfällen. Höchstens, wenn es irgendwas halt zum Humor oder so, aber wo du dann weißt, dass sie es überlebt haben und es gut davon kam und mit der Einwilligung von der Person. Wenn es halt, was weiß ich, Skater, oder die ist es eine Schulungsmaßnahme. Ja, aber also einfach bloß zum Gaffen oder so, dann nein, da guck dir so einen Scheiß nicht an. Weil jeder Klick, jeder Hit, den du gegen gibst, macht bloß dafür, dass eben die mehr am Suchen sind. Hast du das gehört? Tu es nicht. Don't. Smokey the Bears don't. Says, photographing kids. Don't. Says that. Bitch. Richtig. Marcel, hast du denn ein Thema? Wir an alle Gaffer. Warte. Photographing kills. Klick. Dodge. You're all gonna die. Ich hab grad kein Thema mehr, ehrlich gesagt. Bin ich mal. Ja, wie gesagt, ich hab mich halt komplett. Haben wir die alle weggefischt? Kein Problem. Ja, ich sag mal, die Vorbereitung darauf war ein bisschen sporadisch. Diese Woche. Ja, ihr Leute, hey, die Scheiß, verdammten Let's Plays okay, warte, anguckt. Warte. Ja. Nee, du hast ja, ich kann ja noch von letzter Woche mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas habe. Ja. Wenn nicht, schau dir. Ich habe nämlich noch ein kleines, was ich wollte. Nämlich den coolsten Kerl überhaupt. Mr. Zockershock. Na, einfach bloß ein random Amerikaner, der einfach so toll ist, dass du denkst, fuck yeah, so toll drauf möchte ich auch mal sein. Oder okay, so jetzt bin ich gespannt. Wir reden von einem Amerikaner. Der muss wirklich toll sein. Also der muss wirklich toll sein, damit ich sagen kann, okay, der ist einigermaßen toll. Es ist einfach bloß ein 37-jähriger Amerikaner in Florida, Michael Blevins. Okay, der ist schon raus. Es gibt keine 37-jährigen Amerikaner in Florida. Ja, vielleicht doch, weil du kommst, er hatte seine 22er-Kaliber-Pistole gereinigt und hat dann aus Versehen einen Schuss losgelassen. Ja, natürlich, weil man reinigt ja auch eine geladene Waffe. Das klingt natürlich nicht so toll. So. Also ich erwarte jetzt schon, ist so dieses, okay, Amerikaner, Florida, 37, okay, das muss ein Idiot sein, Waffe, der kann schon nicht toll sein. 3 Tage später hat er gemerkt, dass er sich selber in den Arm geschossen hat. Du bist so scheiße tough, dass du 3 Tage, oh, mein Hemd ist ja dreckig, was ist passiert? Oh, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen. Ah, morgen. Ey, nicht weglaufen. Ich fand das toll. Einfach bloß. Fuck yeah! Superhelden. Was soll das? Es waren 3 Tage. Das heißt, selbst wenn es ein Wochenende war, muss er irgendwie noch wie Arbeit oder einkaufen oder sonst was gewesen sein. Selbst wenn er arbeitslos wäre, weißt du, es ist so dieses, du hast dir selbst in den Arm, also nicht einen Streifschuss oder sowas, es ist tatsächlich eine richtige, also es wird dir gesagt, dass er es erst gemerkt hat, als er das Bullet Hole gesehen hat, also wird es schon ein Loch sein. Ey, ich habe schon wieder das Bedürfnis aufzustehen. Alter! Auf was ist der gewesen? Medizin für seine Rückenschmerzen. Wow. Ist klar. Medizin für meine Rückenschmerzen. Deswegen habe ich das jetzt 3 Tage später gemerkt. Gras ist eine Medizin gegen Rückenschmerzen. Ich bin übrigens nicht krankenversichert. Wir kriegen das irgendwie so hin, oder? Ja. Aber egal. Das ist toll. Oh, Scheiße. Außer, dass es impliziert, dass er 3 Tage lang nicht sein Hemd gewechselt hat. Frage. Oh ja, eigentlich schon. Richtig. Frage. Wann war das? Ich weiß nicht genau die Datum, aber das war was vor recht kurzer Zeit. Okay. Kannst du mal eben recherchieren, ob es in Florida vor kurzem einen Auftritt der National Rifle Association gegeben hat? Ich weiß nicht, was ich weiß bloß, dass die National Rifle Association Florida. Ihr Lob und NRA. Ihr Zuspruch für Trump ausgesprochen haben. 2016. Ich hoffe ja, dass es was. Na, okay, das ist schon wieder sehr böse, aber egal. Ihr kennt doch dieses Diagramm, das irgendwann mal publiziert worden ist, was Tornados im Wahljahr von George W. Bush. Und das ist in jedem Staat, der tatsächlich die Mehrheit für George W. Bush gegeben hat. Ach ja, übrigens, Zuschauer, ihr habt ins Loch geguckt. Jeder dieser Staaten, der quasi die Mehrheit an Stimmen für oh, du bist so ein Kind. Der die Mehrheit für ach, Scheiße, ich hab ins Loch geguckt. Ich hab ganz genau gesehen, wie sich deine Augen bewegt haben. Der die Mehrheit für George W. Bush gegeben hat, dort gab es dann halt Tornados. Und zwar verheerende, richtig krasse. Und alle anderen Staaten sind halt verschont geblieben. Und ich hoffe einfach mal, das ist bei der Trump-Wahl wenig Tornados gibt. Genau. Ich habe nur mitgehört, dass jetzt irgendwie Hillary Clinton auch angefangen hat, sich wie ein Kind zu beleidigen, also. Ja. Sich? Jetzt, oder die untereinander jetzt. Also ja, sie soll auf Trump geschissen haben. Fight. Ja, ja. Mehr liegt es besser, glaube ich. Ich hasse das Trump-Thema eigentlich und ich hasse es auch, dass es sich wie so ein brauner Faden durch unseren Podcast zieht, oder vielmehr euren Podcast zieht, obwohl ich das mittlerweile schon als unseren Podcast ansehe, aber das sind andere Dinge, das machen wir hinterher vertraglich. Ah, das heißt, du möchtest mitbezahlen, okay. Bezahlen? What the fuck? Euer Podcast. Nein, aber ich habe heute tatsächlich ein 6-Minuten-Video, die 10 krassesten Fakten über Donald Trump gesehen. Und einer dieser Fakten war, seine Hände dass sind klein. Er... Nein, kleine Hände kam gar nicht drin. Er möchte vor. Seine Tochter ficken. Nein, das kam auch nicht drin vor. Was allerdings drin vorkam, waren 3 unterschiedliche Fälle, in denen... Was? Ist die Lampe heiß? Ja, wenn sie gebrannt hat, dann ist sie heiß. Elektrizität. Science! Warte. Science! So. Science! Will kill you. What the? Ja, ist schon meine Katze. Egal. So, er hat mehrfach versucht, Leute zu verklagen, die ihn seines Erachtens nach in der Öffentlichkeit bloßgestellt haben. Unter anderem ein sehr, sehr, sehr bekannter, berühmter und geliebter Talkshow, Late-Night-Talkshow-Moderator hat, nachdem Donald Trump verlangt hat, dass Obama seine Geburtsurkunde öffentlich macht, damit er beweist, dass er von Hawaii ist und damit ein Anrecht hat, sich zum Präsidenten wählen zu lassen, hat derjenige verlangt, dass Trump doch bitte beweisen möge, dass er nicht von einem Pavian abstammt. Dafür würde er $5 Millionen kriegen. Am nächsten Tag hat Trump seine Geburtsurkunde öffentlich gestellt und hat die $5 Millionen eingefordert, die er dann nicht gekriegt hat. Und hat diesen Typen dann verklagt. Weil, steht ihm ja zu, weil es ist ja öffentlich ausgesprochen worden. Das Gericht hat gesagt, Trump, fick dich. Fand ich schön. Und so Fälle macht er irgendwie ständig, nur. Immer. Ja, das Letzte, was noch war so toll, dass er irgendwie in den 80ern sein eigener Pressesprecher war. Also er hat Zeitung angerufen und gesagt, ich bin ja der Pressesprecher für Trump und ich muss Ihnen sagen, der tut echt gut. Madonna hat letztens gesagt, sie möchte mit ihm ausgehen, aber er hat gesagt, nein, ich bin zu gut für die. Und in den 80ern hat er gesagt, waren Sie das? Ah, das war nur ein Scherz. Ja, ich habe da angerufen und sonst was. Jetzt sagt er, nein, ich habe da nicht angerufen. Ich war das nicht. Ich möchte jetzt übrigens Werbung machen für eine sehr lustige Seite. Sie heißt, glaube ich, Trump at Donald oder Trump Donald. Dort kann man mit einer Trompete, also to Trump, auf Donald, also Donald Trump, feuern und lässt sein Toupet, je nachdem aus welcher Richtung man die Trompete halt auf sein Gesicht zielt, in unterschiedliche Richtungen fliegen lassen und er reißt lustige Grimassen. Es ist sehr unterhaltsam für so durchschnittlich 17 bis 23 Sekunden, aber die sind's wert. Also die Sache ist, ja, es ist ein durchgetretenes Thema mittlerweile und es ist Trump und so, wie interessiert das, aber die Sache ist, er ist nicht wirklich was Neues, er war eher unausweichlich gefühlt und ich glaube, dass er auch sein Äquivalent wird bei uns kommen und ist in einigen anderen Ländern auch schon da. Ich möchte es jetzt übrigens offiziell sagen. Donald Trump ist so ziemlich der machthungrigste, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich werde ihm in seine treten, wenn er es schafft, US-Präsident zu werden. Das wollen wir sehen. Aber ich bin auch immer noch hinterher, dass ich eigentlich George W. Bush Jr. Als Kriegsverbrecher sehen wollte. Hey, Angriffskrieg ja, gut, geführt. Eigentlich hätten wir, sobald er unseren Grund und Boden betreten hat, festnehmen müssen und so. Ja. Ja, ja. Ja. Du hast recht. Ja, du hast recht. Deswegen ist es nicht so, als ob wir nicht alle Sachen ignoriert hätten, die wir wollten oder so, aber weil das ist richtig. Es ist wie einfach hey, rechte Parteien alle stärker werden. Nationen und radikaler. Auf der Welt sagen in dem Moment einfach nur Amerika. Die Kleinen. Es ist halt, die ganze Welt wird politisch radikaler in der Zeit jetzt irgendwie. Und es ist schlimm, wenn man sich das vorstellt, weil wir hatten eine verdammt gute Zeit eigentlich, halbwegs Ruhe, möchte man es meinen. Weil ich meine, hey, wie lange ist es her, seitdem wir einen europäischen Landkrieg hatten? Ich glaube, so lange Frieden hatten wir das noch nie. Das stimmt, ja. Das ist eine ganz gute Zeit bisher. Ja, und naja, geht, weil in dem Moment, wenn du keinen Krieg hast, ja, Moment, macht irgendwas ich rede, anderes Trouble. Ich rede jetzt aber natürlich auch jetzt primär von Europa. Also das ist jetzt, wenn ich mir das letzte Jahrhundert so angucke, lief ja. Bei uns, ne? Weltkrieg war kurz zu Ende, sonst war es Napoleon, Kalter durch, Krieg, alles an der Grenze. Du kannst sagen, Weltkriege, kalte Kriege, da war alles bei. Dann haben wir mit Afrika zum Beispiel, also ja klar, wir reden jetzt nur über Europa natürlich, aber weltweit betrachtet, mit Afrika ein Kontinent, auf dem permanent immer mindestens 10 Bürgerkriege toben. Ja. Das ist. Aber trotzdem, ist so. Es ist. Menschen sind scheiße. Ja, ich weiß, aber deshalb ist es für mich so überraschend, wie lange wir es halbwegs gut ausgehalten haben. Deswegen die ganze Sache mit ISIS und so, wie sich das halt, dass es gekommen ist, mit dem ist. Es war für mich ein bisschen so, ah, natürlich, es war ja klar, so lange kannst du nicht weiter Sechsen werfen. Irgendwann verkackst du, irgendwann verlässt dich das Glück. Etwas kommt. Ja gut, und das Etwas in diesem Fall wäre Donald Trump. Deswegen geht auf die Straßen, macht irgendwas, aber ich meine, hier bringt geht das wohin, nichts. Lernt einen Flüchtling kennen. Seid froh, dass ihr ihn kennengelernt habt. Glückwunsch. Finde ich tatsächlich anständigen Vorschlag. Echt. Ohne Scheiß. Halte ich tatsächlich für einen anständigen Vorschlag. Geht raus, lernt einen Flüchtling kennen, redet mit denen. Bildet euch eure eigene Meinung. Aber das Problem ist, wie wir Menschen agieren, ist einfach dieses, wir packen sehr gerne Leute in Kisten, weil wir ja einfach, wir sind sehr gut darin, Muster zu entdecken. Und du siehst zwei Leute, die du sagst, die sind bequem. Ausländer. Du siehst zwei Leute und die zwei sind vielleicht auch noch gleichzeitig Arschlöcher. Dann sagst du ja, ah, ich hab's erkannt. Alle sind Arschlöcher. Genau wie, oh, ich hab den Würfel hier zweimal eine 6 geworfen. Aha, der wird immer eine 6 werfen. Würfel bitte den Würfel. Ist in den seltensten Fällen so. 3. Es ist. Würfel ihn nochmal. Wenn es noch eine 3 ist, zählt es als 6. 6. Also zählt es nicht als 6. So. Kann sein, dass ich die vielleicht mal in der Mikrowelle gekocht habe, wer weiß. Keine Ahnung. Stimmt, was war das nochmal, dass die dann irgendwie leicht anschmelzen und irgendwie dann auf einer Seite schwerer werden? Fickt euch an alle, die das bisher gemacht haben. Richtig. Ey, die deswegen riskieren immer ihre schön Würfel mit der 6 nach oben in die Mikrowelle legen. Ja, weil all diese Plastikgussformate haben ja leichte Blasen noch in sich drin. Und du willst damit machen, dass Portugal das leicht abschmilzt. Oh, Portugal hat schon wieder nicht gewonnen. Und die Blasen nach oben kommen. Was, wer bläst mir ein? Nein, Portugal hat schon wieder nicht bekommen und gewonnen. Und Blasen, keine Ahnung. Warte, wir haben doch diese Liste hier, der Gewinner. Wer darf dir einen blasen? Wir haben noch ein paar offen. Warte, da sind noch 4 Leute drauf, ne? Warte mal, warte. Marcelo? Ja, ich kann dich wieder hochklicken. Marcelo, Marcelo Wallace. Wir meinen es ja nicht ernst. Bello, du musst es nicht, wenn du nicht willst. Was? Nee, das ist Christian. Ihr habt nicht gewonnen. Also, du hast ein Blowjob gewonnen. Zugeben. Ja, Christian sagt, ja, ich weiß. Ja, Angelo ist auch da. Ja, warte, ich gebe ihn dir. Eine Sekunde. Hola? Ja. Ja, Marcelo, ja. Also pass auf, du hast zwar beim Gewinnspiel nicht gewonnen. Ja, beruhig dich. Komm runter. Nicht hol runter, komm runter. Zu spät. Dafür hast du einen Blowjob gewonnen. Hört sich gut an, aber warte. Zu geben. Also du bist der Blowjob-Bär, nicht der Blowjob. Ja, warte. Ja, warte, warte, warte. Ich gebe dir Christian. Was? Ja, ja. Also, warte, ich habe hier diesen How-To-Video. Das wird alles erklären, was es zu gibt. Ja, ich weiß, du bist auf der Arbeit, dann guckst du zu Hause, wenn das nicht durch die Firewall geht. Also, ja, also wirklich das Video und einfach das und kriegst von uns eine Artis. Gibst du mir mal das Hello gleich nochmal, wenn du fertig bist? Ja, okay. Ja. Danke. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, übrigens, was damals in Sao Paulo passiert ist, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so endet. Oi, oi, okay, oi. Ja, ich richte es aus. Ja, mach ich. Okay, ciao, bye. Ihr sollt euch ins Knie ficken. Gut, ich würde sagen, wir sind dann so weit. Das habe ich gestern schon gemacht. Nee, ich würde aber sagen, wir sind so grob eigentlich gerade fertig. Ich würde sagen, wir kommen zum Film! Oh, ich mich sogar ein bisschen freue, weil ich die sogar teilweise heute gesehen habe. Damn. Ein Wunder. Nämlich den Film, den wir heute gesehen haben, hat, glaube ich, schon fast jeder von uns gesehen und jeder der Anwesenden. Dafür wurde Scheiße gegeben, aber mir egal, weil fuck, nicht jeder hat jeden Film gesehen. Nämlich wir gucken uns jede Woche einen Film an, der besten der Welt. Und dieses Mal war es... IMDb. Ja, und dieses Mal war es Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Warte. Ich muss eins sagen. Dieser Film, nachdem man den gesehen hat und dann das vergleicht mit, was Harrison Ford in letzter Zeit so abgeliefert hat. Force Unleashed war er, Awakens war er okay, aber hier, Gottverdammt! Also uns das wollen wir, das! Richtig, es gibt dieses Filmgesetz, Sven kriegt dich ein. Es gibt dieses Filmgesetz, der erste ist gut, der zweite ist, wenn es eine gute Trilogie ist oder was auch immer, ein Mehrteiler, ist der zweite eigentlich immer mit der Beste, weil er spannend anfängt und spannend aufhört und eine konstanten Konflikt oder eine Verwirrung aus mehreren Konflikten hat. Und der dritte ist immer scheiße. Eigentlich. Immer. Aber in dem Fall finde ich tatsächlich, der dritte ist, wir lassen jetzt Königreich des Kristallschädels einfach mal raus. Was? Weiß nicht, was du meinst. Richtig. Was? Kommt ein neuer? Ja, stimmt, ja. Ich habe gehört, da soll einer demnächst kommen. Mit Chris Pratt. Irgendwann demnächst. Ich weiß nur nicht, warum sie ihn Teil 5 nennen. Vielleicht machen die noch einen Prequel nachher. Ist The Last Crusade tatsächlich mein Lieblings-Indie. Das geht, glaube ich, vielen so. Obwohl, ich habe den heute nochmal gesehen und ich muss wirklich sagen, war unterhaltsam. Nein, aber ich habe den. Das war echt der erste von den dreien, die ich gesehen habe. Mal so. Du hast die anderen aber gesehen, oder? Ja. Okay, gut. Nee, das war halt der erste von den drei, die ich gesehen hatte, deswegen. Weil das war so dieses typische, ja geil, Sommerferien, Freitagabend oder so, nichts zu tun, Kein Bock rauszugehen oder so. Und dann lief ich dann auf RTL 2 in dem Fall. Ja, als RTL, hey, die haben auch immer zurück in die Zukunft. Besser, ich wollte gerade sagen, die zeigen auch immer zurück in die Zukunft. Also manchmal haben die, also damals hatten die zumindest noch, was Freitag- und Samstagabend-Unterhaltung angehen, hatten die auf jeden Fall noch was zu bieten. Ja, das stimmt, das ist richtig. Lang ist es her. Und der hat mir wirklich, wirklich gefallen. Aber ich muss auch wirklich sagen, das war auch noch so ein Alter, da fand ich Sean Connery noch interessanter als Harrison Ford. Mhm. Und kannte ihn auch eher. Also so Alter dieses, von 7 bis 99. Der hat schon da und da mitgespielt. Mhm. Und dann so, ey, warte, das ist Sean Connery. Okay. Erstmal dranbleiben, erstmal gucken. Nein, aber der Film hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefallen. Er hat mich sehr unterhalten. Kommen wir mal ganz grob zur, ich sag jetzt mal, Trailer-Handlung. Und zwar, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wie Christian das macht tatsächlich. Ich meine, ich könnte das auch, aber ich finde es echt wirklich gut, wie Christian das normalerweise macht im Podcast. Deswegen, Christian, mach. Also, die Geschichte fängt an. Es ist, Und dann schreitet sie fort und dann irgendwann endet sie. Ja, guter Film. Gut, das ich habe mir diesmal sogar Notizen gemacht. Platz 1, top. Nein. Das Problem ist, ja, weil ich gesagt habe, mach die Notizen. Wenn man alle Indie-Filme kennt, alle drei, ist die Sache, was in welchen kam, ist ein kleines bisschen, kann mal durcheinander kommen. Und diese Reihenfolge, was kam weswegen und wieso, ist halt ein bisschen, muss man sich auf jeden Fall das wieder Es sind halt sehr chaotische Filme, das muss man dazu sagen. Also wer die Filme noch nicht kennt, es gibt viele junge Leute, die können mit so Titeln wie Indiana Jones oder Zurück in die Zukunft einfach nichts anfangen, weil sie die Filme nicht kennen. Wir sind Kinder der 80er, ob jetzt früh, mittel oder spät, ist egal. Vielleicht sogar der 90er. aber wir kennen die Filme und wir wissen sie zu schätzen, zumindestens. Wenn wir sie nicht lieben. Bevor George Lucas anfängt, Scheiße zu machen. Also es fängt an mit einer unglaublich guten Eröffnung, wie es davon geht, wie ein verdammter Boy Scout rausfindet, dass, hey, ein paar Halunken. Ein schwul aussehender Boy Scout möchte ich dazu nochmal erwähnen. Egal. Den Schauspieler, den ich für den genommen habe, ne? Egal, River er war ein Phoenix. Fucking Boy Scout. Der hast irgendwie in der Nähe des Grand Canyons. Nein, das ist River Phoenix. River Phoenix. Also er findet halt einfach bloß, dass dort ein paar Halunken, die scheinbar ein Artefakt geborgen haben. Ein Kreuz von einer gewissen Person oder so. Und das, das gehört eigentlich in ein Museum. Und die wollen das genau, wegschaffen. Genau, der Spruch. Und es muss ein fucking Boy Scout, ein Teenager. Was macht er? Er nimmt sich das Ding, reitet weg. Und die holen ihn ein. Und das kommt zu einer unglaublich tollen Verfolgungsjagd über einen Zug und so super, dass sie von das von einem Zirkus. So darf super, ich, dass sie das... Ich noch mal sagen, dass das Pferd einen Oscar verdient hat, nach der Szene mit der, ich sag mal, Mini-Klippe. Mhm. Ich hätte dem Pferd einen verkackten Oscar gegeben, dass es einfach so diesen einen Schritt nach vorne macht. Richtig. Hey, dieses Intro ist so gut, dass sie das fast 1:1 genommen hatten im dem LucasArts RPG, also Adventure Game darüber. Und das ist einfach bloß so toll, so charakteristisch, alles, was du über den Charakter erfahren musst, weißt du? Und am Ende ist es dieses so, Junge, du hast heute verloren, aber das muss ja nicht immer so bleiben. Immer sein, gibt ihm den verdammten Hut und dann siehst du bloß, wie irgendwie 30 Jahre später Indy lächelt mit seinem Hut und eins in die Fresse kriegt. Und kriegt voll einen in die Fresse. Das ist fucking Intro. Das ist ein Intro. Das ist, wie du verdammt. Ach ja, Spoiler. Es geht ab hier um das Kreuz. Und Spoiler übrigens ab hier. Ja, ab jetzt fangen wir dick mit Spoilern an und einfach los. Also ganz ehrlich, ich war echt enttäuscht, dass George Clooney mit den zwei Elefanten in diesem Film nicht wie versprochen aufgetaucht ist. Das Motorrad war auch diesmal keine Harley Davidson, sondern eine Yamaha. Ja. Ich möchte noch mal, also dass der ostasiatische Raum sich da wieder mit eingekauft hat, fand ich mal wieder mehr als unwürdig. Richtig, das Problem ist, es spielt in Deutschland, deshalb musstest du natürlich mit deutschen Kriegsalliierten gehen. Also bleib bloß Japan. Nein, aber jetzt mal serious shit. So, der Film, der letzte Kreuzzug, geht sich um den Mythos, die Saga, die Legende hinter dem Heiligen Gral. Viele Leute kennen das, König Artus, der Heilige Gral, dass da schon gesucht worden ist. Was ist der Heilige Gral? Der Heilige Gral ist das Objekt, in dem das Blut Christi floss, nachdem der römische Legionär ihn mit dem Speer, als er gekreuzigt war, quasi angepiekst hat, beziehungsweise endgültig tötete, um festzustellen, ob der gute Mann jetzt wirklich tot ist oder nicht, weil halt ein Sturm auftauchte und die Leute da weg wollten. Ja, und weil der Kerl so schnell tot war, dass er kann Minus, auch nicht tot sein. Du darfst dich setzen, ey, das ist ja der Wahnsinn. Was denn? Ne, 2 Minus darf sie setzen. Da war super. Religionsunterricht, gut aufgepasst. Nein, Mann, ich mag den Film. So. Also es geht um den verdammten Cola-Becher. Was glaubst du, was ich im Religionsunterricht geguckt habe? Nein, aber ja, es geht um den kleinen transportablen Kelch der ewigen Jugend. Mehr oder weniger. Das ist so das Ding. Und Indy, beziehungsweise sein Vater, der andere Dr. Jones, beziehungsweise Professor Jones, ist Spezialist auf dem Thema, was den Heiligen Gral angeht. Und wo er angeblich überall mal war. Und es gibt kleine Rätseleinlagen, die sich hinterher irgendwie als Hinweise zu viel größeren Mechanismen herausstellen. Und der ganze Film ist einfach ein typischer Indiana Jones Abenteuerfilm. Es geht durch mehrere Länder. Du triffst alte, bekannte Rollen aus den früheren Teilen wieder. Was soll ich sagen? Du hast diese typischen Indie-Momente, in denen er sich total siegessicher ist und doch verkackt. Du hast diese Momente, wo er denkt, er verkackt und gewinnt doch. Er verprügelt Nazis. Richtig, er verprügelt. Fuck yeah, er verprügelt Nazis. Er ist so nah an Hitler. So richtig. Das ist richtig, mit dem Autogramm. Bei einer Bücherverbrennung. Oh Mann. Also es geht darum, sein Vater ist toll, dass er das eigentlich finden könnte, den Gral selber alleine, aber leider müssen wir es ihn finden, weil er ist verschwunden. Richtig, weil der Vater ist verschwunden. Und Indiana Jones die letzte kriegt den Person, Auftrag. Die letzte Person, die mit ihm mitgearbeitet hat, ist Frau Elsa Schneider. Nein, sie ist kein Nazi. Mhm. Nein, natürlich. Sie ist kein Nazi. Was? Sie ist ein Nazi? Oh mein Gott, ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Ja. Sie ist blond, blauäugig und Frau heißt Doktor, Elsa Frau Doktor, Schneider. Mein Fuß tut weh. Frau Doktor. Oh ja. Ich finde das so schön in diesem österreichischen Schloss mit dieser geheimen Nazi-Station drin, dieser Radiostation, Satellitenfunkstation, sage ich jetzt mal. Satellit? What? Wo lebst du? Nein, aber halt in dieser Funkstation, du weißt, was ich meine. Die haben dort deutsches Universum, BJ Blazkowicz ist hinter der nächsten Ecke. Richtig. Super Nazis und so weiter. Richtig. Super Secret Weapons of the Third Reich. Nein, aber in diesem Schloss, wo die sich halt als Kunsthändler einschleusen, der gute Indy und die gute Elsa Schneider, da entpuppt sie sich quasi als, ja, ich bin Nazi-Doktor und bla bla und überhaupt. Und er und sein Vater sind dann Rücken an Rücken gefesselt auf diesen Stühlen. Und sie flüstert den beiden gleichzeitig ins Ohr, dass die gemeinsame Nacht unvergesslich war und bla. Und beide, ohne sich anzugucken, denken einfach, dass der jeweils dass jeweils er gemeint ist. Und beide nur so, ja, ich weiß. So dieses, was? Was, du? Was? Genauso schlimm war doch vorher, die ist so, woher wusstest du, dass sie eine ein Nazi ist? Die redet im Schlaf. Die redet im Schlaf, genau. Ist so dieses, ach so, ja. Ich habe auch nicht gedacht. Warte, was? Ich finde das witzig, den Akzent, den er hat, der scheinbar sich nicht auf seinen Sohn weitergegeben hat. Ja. Ich mag aber auch die Art, wie der Film gemacht worden ist, weil so wie der Vater dargestellt wird, es wird nur über ihn erzählt und erst in dieser Szene, wo Indiana Jones aus diesem Fenster heraus mit der Peitsche an diesem Fahnenmast oder was das ist, durch das Fenster in diesen abgeschlossenen Raum reinbricht, um seinen Vater zu retten, sieht man halt diese Gestalt, die hinter Indiana Jones diese riesengroße Vase hat und sie ihm auf den Kopf zerschmettert. Und es ist Sean Connery. Und dann so dieses Junior, also dieses Vater, nenn mich nicht so. Ja, nenn mich nicht erster Junior. Konflikt. Richtig, nenn mich nicht Junior. Erster Konflikt. Zweites, warum hast du mir diese Vase auf den Kopf zerbrochen? Ich dachte, du wärst einer von denen. Die kommt normalerweise durch die Tür. Oh ja, du hast recht. Direkt zweite Charakteristik. Der Vater ist ein bisschen verwirrt. Das dritte, dann so dieses, oh mein Gott, es ist so schrecklich. Nein, Vater, es gibt nur eine Beule, es ist okay. No, es ist so schrecklich. Nein, alles ist okay. Ach, oh Gott sei Dank, okay. Und er denkt wirklich, er kriegt endlich mal väterliche Aufmerksamkeit oder Liebe. Aber nein, der Vater merkt einfach nur, dass die Vase, die er ihm auf den Kopf zerbrochen hat, doch keine 3000 Jahre alte Ming-Vase war, sondern nur eine Fälschung. Du erkennst es hier an diesen Bruchstellen. Ja, es ist komplizierte Familie. Es ist einfach innerhalb von 2 Minuten die komplette Beziehung erzählt, ohne dass du irgendwie eine Off-Stimme brauchst oder zusätzliche andere Informationen im Film. Du hast einfach nur diese 2 Minuten. Indiana Jones versucht, seinen Vater zu retten. Bumm. Alles über die Beziehung und die Charakteristik des Vaters ist erzählt. Ich finde, ein wichtiger Punkt war trotzdem noch halt in dem Flashback, wo man in seiner Jugend Indy gesehen hat, wo es dann war, er geht dorthin, erzählen zu seinem Vater. Oh, ich habe dieses Artefakt, Leute wollen es klauen. Hört er zu? Nein, er fängt erstmal an, in Latein, wie heißt das? Weil du musst richtig, Latein, Latein. Richtig. Geh da rüber und zählt das 100. Auf Griechisch. Altgriechisch. Ja, gut, aber hey. Der Typ ist halt Professor. Ne? Also. Ja, aber trotzdem kein so guter Vater. Das ist richtig. Gut, aber ich denke mal, wir werden nicht über das letztendliche Ende reden. Aber ich finde die gesamte Entwicklung in dem Film toll. Ich finde es toll, dass sie den, ach, wie heißt der Dicke nochmal, der von wie heißt der? Von Sliders. Chris Rice Davis. Ja, von Sliders gespielt, von Gimli gespielt wird. Professor Arturo. Nein. Ich meine, es tut uns leid, dass wir gerade deinen Namen nicht wissen, aber das wird die Rollen so gut irgendwas, ändern. Irgendwas mit Rice Davis. Ich weiß, John Rice Davis? Jonathan Rice Davis? Irgendwie sowas. Ja, John Rice Davis, ist richtig. Bam. Ich weiß, Buddy, komm zum Knackpunkt. Ja, auf jeden Fall. Den kennt man ja schon aus Teil 1. Und ach ja, in diesem Film wird übrigens enthüllt, warum Indiana Jones Indiana Jones heißt. Also guckt ihn euch an. Bis zum Ende. Sven, hast du noch irgendetwas über den Film zu sagen, außer dass er unterhaltsam ist? Ja, ich fand die Szene extrem witzig, als die beiden dann ja da gefesselt, oder war das da kurz davor in dem Raum, wo die irgendwie meinten ja von wegen so, ja, du bist hier, um mich zu retten, so, ja, wen hast du denn, um dich zu retten oder sowas, und hier sein Freund da, wie hieß der nochmal, Name? Ach ja, genau, der, er kennt jeden Akzent zwischen... Ja, richtig, niemals finden. Er kann 12 Sprachen sprechen, er hat 2 Tage Vorsprung und so weiter. Und ihr findet er kennt von niemals. Hier bis irgendwie Südostasien, kennt er in jedem Dorf, kennt er irgendwelche Leute, die ihm helfen oder so. Ist das den genau. Wächst irgendwo in Mumbai oder so, oder wo auch immer. Hallo, sprechen Sie Englisch? Ah, Herr Markus, hier, ja, folgen Sie mir. Mhm. Ja, wir sind für das Museum von Alexander. So. Die Stadt hat kein Museum. Laufen Sie. Was? Was? Laufen Sie. Hä? Was? Oh, Papiere, hier. Laufen Sie. Super Szene. Da musste ich wirklich eben extremst lachen. Also der einzige Nachteil ist, der schön. Film ist ein bisschen whitewashig. Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Also ist ein bisschen whitewashig, weil halt dieser Professor Arturo, dass er einen arabisch anmutenden Charakter spielt und das so ja. Absolut nicht ist. Ja, das ist richtig. Aber ich finde den Film trotzdem, ich finde zum Beispiel den Score unglaublich geil. Also ich mag die Musik, ich mag die Soundeffekte, diese übertriebenen, dieses trockene Klatschen, wenn während Faustkämpfen einfach immer dieses wusch, super, ich ja, mag das. Sounddesign macht sehr viel aus, einfach bloß wie etwas klingt richtig. Und so, kann so viel vom Gefühl machen. Man achtet es nicht wirklich, weil ich hatte das bei Pacific Rim einfach bloß geliebt. Weil du hast diese 3D-generierten Leute, die durch Wasser oder so gehen, so, ah, okay, und was. Aber dann dieses quietschende Metall, dass Sachen unter Druck sind, dadurch kriegst du erst das Gefühl, dass es größer. Ja, das ist richtig. Dass es tatsächlich auch schwer ist und das also du kriegst echt einen physikalischen Bezug erst durch die Soundeffekte, tatsächlich, ja. Und das gefällt mir bei Indiana Jones auch, obwohl es da echt übertrieben ist, so wie in vielen Action- oder Abenteuer. Unser Gehör ist so gut, dass wir raushören können, ob Wasser heiß ist oder nicht. Ja. Deswegen, physikalische Eigenschaften rauszuhören, ist halt, wir wissen, wie was ist. Und wenn wir halt merken, da eine Münze klingt nicht richtig, wenn sie fällt, ja, dann ist das Falschgeld. Richtig, und dann hast du direkt das Gefühl von, der Film ist scheiße, weil die Münze ist nicht echt. Aber ich glaube, wir haben ja genug Positives darüber geschwärmt. Wir lieben die Filme, Steven Spielberg, richtig. Genial, Harrison Ford zu der Zeit, super. gibt es negative Sachen? Wo ordnen wir es in Liste ein? Nein, einmal noch die Frage, gibt es überhaupt irgendetwas Negatives über den Film zu sagen? Ja, dass die Handlung sehr zerstreut ist. Ja, wie oder zum Teufel sind die nochmal darauf gekommen, dass sie zum Schloss müssen? Das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht im Kopf, aber ich glaube... Aber weißt du, was ich meine? Du hast den Film vor ein paar Stunden oder so gefühlt noch gesehen und du weißt jetzt schon, ich sag mal, so kleinere Sinnzusammenhänge oder so sind schon sofort weg. Richtig, weil du dich da nicht mehr drauf konzentrierst, weil du den Film ja schon kennst. Aber und es ist ich glaube, im Kopf zu haben, es ist eine Schnitzeljagd. Es ist von Hinweis zu Hinweis zu Hinweis. Und ich glaube, dass in dem Buch, in seinem Tagebuch, etwas über dieses Schweizer Schloss stand. Dass er dort irgendwie einen Bekannten hatte oder irgendwie Nachforschung betreiben wollte, weil wegen Gründe. Okay, kann sein. Aber es ist halt lustig. Es ist ein bisschen verstreuter geschrieben. Das passt natürlich ins Genre und hat vielleicht auch ein bisschen was auf die Serien selber zurückzuführen, auf denen das ja beruht. Ja, richtig. Es ist Schnitzeljagd, Schatzkartensuche. Du musst nicht alles verstehen. Hauptsache der Film funktioniert. Es ist so das wie stimmt. Die U-Boot-Szene in Teil 1. Ja, aber es ist so, wenn ich wirklich einen Kritikpunkt jetzt rausschreiben müsste, dann wäre das halt ein Kritikpunkt für mich. Dann wäre das halt, ja, tatsächlich. Es existiert ein roter Faden, nur es existiert halt zu viele Nebenhandlungen, die den roten Faden einfach mal irgendwie so für den Zuschauer locker in der Mitte des Films irgendwo im Hintergrund verschwinden lassen. Und ach ja, stimmt, ihr wolltet ja dahin. Und mittendrin ist schon 20 Minuten irgendwas anderes auf dem Marktplatz in Mumbai passiert. Ich finde nicht, dass es zu viele Nebenhandlungen gibt. Das alles gehört zu einer Handlung. Aber es gibt... Der Film ist vom Schnitt her sehr chaotisch. Der Film ist von der Erzählweise sehr chaotisch. Und so kommt es, also meiner Meinung nach, zu dem Effekt, den du gerade beschrieben hast. Dass du nach einer gewissen Zeit einfach diesen einzigen Faden, den es eigentlich gibt in dem Film tatsächlich, verlierst. Obwohl es nur diesen einen gibt. Es gibt nur dieses eine Ding, an dem du dich festhalten musst. Aber du wirst mit so viel Reizen konfrontiert, dass du zwischen... Okay, ich lasse jetzt nur kurz los, um da hinten um die Ecke zu gucken, weil da ist so... Scheiße. Ja, fuck. Wo wollten die... Ach ja, stimmt. Heiliger Gral. Ja, klar. Nee. Logisch. Okay, weiter. Ich hatte als kleines Manko ein paar der Effekte, weil ein paar der Greenscreen-Effekte, nicht, dass unsere besser sind, waren... ein bisschen schlecht im Vergleich zu anderen. Effekte? Warte, als der Zeppelin dort oben am Fliegen ist und der deutsche General, halt! Wirklich, das sah unglaublich falsch aus. Unglaublich ja, falsch. Aber als mit dem Boot die gefahren Film? Sind, die dort mitten durch und plötzlich komplett anderes Licht auf der Bootwand. Es ist halt, es ist... Ja, wie alt ist der Film, bitte? Nicht so alt. Und die drei haben Jahre. Andere. Ja, hatten sie, aber jetzt mal ohne Scheiß, es gehört so ein bisschen zu diesem Indiana Jones dazu, tatsächlich. Nee, aber die Sache ist, diese zwei Szenen in diesem verdammt langen Film, die das einzige Mal sind, weil andere Sachen, die einfach du gar nicht denken kannst, haben die halt damit praktischen Effekt, aber da haben die halt irgendwie gespart an der Ecke und es kommt nicht so gut. Deswegen, wir wollen ja bloß gerade halt erwähnen, die einzigen Nachteile, und das sind die einzigen winzig kleinen. Es ist nicht, als ob es einem wirklich stört, es ist halt bloß, es fällt auf, weil der Rest so gut ist. Richtig. Ich meine, von irgendwelchen Filmfehlern sehen wir jetzt auch einfach mal ab, oder? Weil Logik, jeder Film so. Hat Filmfehler und Logiksprünge und überhaupt. Klar. Die Sache ist ja dieses, je besser ein Film ist, desto mehr bringt es dich dazu, die zu übersehen. Und das macht Richtig. Einen Film ja gut. So, aber wir sind ja hier in der Liste. Wir haben hier bum, bum, bum, bum. Unsere Filme, wo ordnen wir die denn ein? Das, was du 2048 geschickt hast? Ja. Oh Mann. Okay, also wir reden hier über Indie 3. Ja. Damn. Okay. Okay. Okay, ich habe einen Platz. Ich habe auch einen. Sven? Theoretisch schon, ja. Okay. Okay. Braucht ihr mehr als eine Hand? Nein. Nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mit einer Hand. Und zwar gleichzeitig. Warte, da muss ich nicht viel einblenden. Spannung! Okay. Dick. Schnack. Schnack. Schnuck. Schnuck. Wir haben 4, 7, 8. Durch 3 sind das 2,66. Oder so. Also Platz 3. Ja. Auf den neuen Platz 3. Hatte ich recht. Sind wir. Aber es ist doch in den Top 3. Nee, aber tut mir leid, da muss ich Terminator echt vorziehen. Jeder hat seinen persönlichen Geschmack. Ist richtig. Ganz klar. Es ist jeder. Es schwankte auch wirklich nur zwischen vor oder hinter Terminator. Mehr war da gar nicht irgendwie zu diskutieren. Und da nehme ich dann doch lieber meine jetzt nicht Liebe, aber mein Favorite für Actionfilme und Kopf ausschalten und so weiter, nehme ich dann doch lieber vor. Also unser neuer dritter Platz, Nia Jones und der letzte Kreuzzug. Leider haben es die anderen Filme nicht in die Liste geschafft, auch wenn ich sagen muss, besser als Fadi und Alexander sind die alle mal. Alles ist besser als Fadi und Alexander. Oh, warte. Das wollen wir noch beweisen. Das nehme ich sofort wieder zurück. So, aber Sven, bist du denn noch auf Random Org unterwegs oder kannst schnell dahin kommen? Denn wir bräuchten einen neuen Film für die 250, den wir als nächste Woche angucken. Richtig. Ja, Sekunde. 5, 5, 9. Worauf hofft ihr denn? Auf Platz 1, weil ich weiß, was da für ein Film ist. Und der läuft, glaube ich, sogar heute Abend im Fernsehen. Deswegen. Oh, das ist ja schwierig. Nicht Deadpool. Ich hoffe auf Rocky. Ich hoffe auf Deadpool. Oder Zurück in die Zukunft. 53. 53. Du weißt schon, was es ist? Nein, aber es ist was Niedriges. Oh yeah, ich gucke noch mal ganz schnell F5, ob sich was geändert hat. Ja. Beziehungsweise F5, was recht hoch eingestuft ist. Aber ich glaube, da hat 53. Also Platz 52 ist Boulevard der Dämmerung, den hatten wir schon. Platz 54. Platz 52 war was? Boulevard der Dämmerung, den hatten wir schon. Sunset Boulevard. Ah, okay. So. Ja, okay. Nummer 54 ist Der große Diktator. Nummer 53 ist Alien, das unheimliche Wesen aus der fremden Welt. Yes! Yeah. Geil. Fuck yeah. Ridley Voll Scott, gut, oder? Auf jeden Fall. Yep. Ridley Scott. Nice. Ja, schön. Oh, das wird ein langer Filmteil nächstes Mal. Oh ja, weil da kannst du sehr viele positive Sachen drüber sagen, da kannst du aber auch sehr viele negative Sachen drüber sagen. Ich möchte schon mal sagen, dass das Xenomorph mein liebster Nebendarsteller ist. Oh, ich fühle mich irgendwie schwanger. Ich muss erstmal was essen. Ripley? Warte. Ich nehme, was er hat. Warte, letztes Mal heute. Alan? Alan, ja, hi. Alan? Alan, ich höre. Alan. Ich glaube, das ist was hinter dir. Jetzt hat sie angehört nach Säure, die auf das Handy tropft. Ich muss rein. Definitiv. Okay, gut. Aber ich bedanke euch mich fürs Einschalten. <bei mir. lacht> Euch mich? Ja, gut. What the fuck? So, Mathe geht als erstes. Wo müssen findet man uns alle? Wo findet man uns alle? Der Co-Host darf. Ja. Oh, jetzt weiß wieder nicht jeder, wer gemeint ist. Oh, shit, nein, ich nehme an, dass ich gemeint bin. Ja, Christian war gemeint als Co-Host. Ganz klar. Nee, ich bin die Kohorte. Aber egal. Ist die Konkubine. Oh. Wolltest du das wirklich hier auf den Preis geben? So. Christian, wir erwarten die Fanfics. So, aber... du hast so, wir herausgefordert. Lassen jetzt gerade mal jemanden durchs Bild laufen. Hi. Hi! Du bist live im Internet. So. Cool. Aber uns findet man ja auf knack.net und all den verbundenen Geld. Scheiß, den wir haben. Oder Knackpunkt oder Knackpunkt Gaming. Sucht es, wird schon irgendwie kommen. Dich da, Angelo, wo findet man dich denn und deine Nicht-Miss-Paare? Kaboom, Bitches. Mich findet man natürlich auch unter knack.net in jeder Folge, in der ich mitgemacht habe, was über die Hälfte ist. Mich findet man unter anderem auf YouTube unter dem Namen Mr. Zockershock, sollte mittlerweile schon klar sein, sag ich jedes Mal. Genauso auf Facebook und mittlerweile auch auf Twitter. Guter nächster Junge. Zockerschock. Und auf Twitch unter NoIdentity23. Jeden Freitag Witcher 3 Stream. Jeden Freitag erstmal Witcher 3 Stream. Ich hoffe ja noch darauf, dass Gronkh mein generated, aber ich. Nein, da spekuliere ich nicht drauf. Ich will einfach. Freitag ist der beste Tag. Ganz ehrlich. Ach ja, das wäre ziemlich witzig. Gronkh, bitte komm zum Knackpunkt. Wir wollen mit dir reden. Ja, Gronkh zum Knackpunkt. Großes Vorbild. Bitte erscheine in unseren Reihen. Danke. Kann ich das? Ja, ihr, verdanken. Können wir mal bitte mal was für hier Twitter machen, dann schreiben wir ihn nämlich genau mit dieser Videobotschaft an. Das schneide ich dann nämlich nachher raus und mache dann einen Link dazu. Wer möchte offiziell ansprechen? Hallo. Klar, kein Problem. Warte, lieber ich mach dich groß. Nein, tu es nicht. Komm. Ich bin so hässlich. Warte, wir machen es professionell. Fang an mit sehr geehrter Herr Range. Okay. Dann fange ich an mit sehr geehrter Herr Range, lieber Gronkh, lieber Gregor Onk, lieber wie auch immer, wir kennen dich unter so vielen Namen. Wir hätten dich gerne einmal und wenn es nur für 2 Minuten ist, mit dabei in unserem Podcast und zwar dem Knackpunkt. Wir sind ein Haufen kunterbunter, chaotischer Leute, die einfach Bock haben, über Dinge zu reden. Und am Ende raten wir einen Film. Ist schon cool. Dabei trinken wir Bier. Wobei viele Leute sich nicht daran halten und Wasser trinken. Aber wenn du Interesse daran hast, einfach mal ein paar muntere Kerle kennenzulernen und ein wenig deiner Zeit erübrigen kannst, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns begleiten könntest in einem unterhaltsamen, es muss noch nicht mal Live-Portal sein, aber Podcast. Es ist ja in seiner Grundform ein Podcast. Besuch dafür doch einfach mal unsere WordPress-Präsenz. Und zwar wäre das der Knackpunkt, beziehungsweise Knackpunkt. Schau doch einfach mal unter knackpunkt.net. Leider hatten wir keinen Zugriff auf knackpunkt.net. Das wäre toll gewesen. schau doch einfach mal rein. Unter YouTube. Wir freuen uns auf die restlichen Zuhörer. Tut mir leid für diese refellose Werbung. Wenn ihr Gronkh kennt, sagt ihm Bescheid, dass wir ihn wollen. Auf egal, wie ihr es verstehen wollt. Hey, wenn du aus Köln kommst, dann sagt Gronkh Bescheid. Hey, ich hatte auch die Idee. Wir fahren mal vielleicht rüber und verteilen Flyer. Gut, hey, wir können auch an Play Massive schreiben, also. Also, bis zur nächsten Woche. Macht's gut, ist gut, alles Gute. Ciao. Bis dahin, ciao. Ah, mein Handgelenk, Alter.